Weiter lief ich durch die langen Korridore voll zärtlichen Gedränges die Treppen hinab in die Hölle. Dort brannten an pechschwarzen Wänden grelle, böse Lampen und die Teufelskapelle spielte fiebernd. Auf einem hohen Barstuhl saß ein hübscher Jüngling ohne Maske im Frack. Der musterte mich kurz mit einem spöttischen Blick. Keine Hermine. Aber sie wird doch noch kommen. Versprochen ist versprochen. Ein Cognac, bitte. Während ich trank, sah ich das Profil des jungen Mannes. Es sah so bekannt und reizend aus, wie ein Bild aus sehr ferner Zeit. Und es durchzuckte mich plötzlich. Hermann. Du bist doch mein alter Freund Hermann. Der junge Mann lächelte mich an. Hast du mich gefunden? Hermine, du bist der Jüngling. aber ja, mein Kleiner. Hermine war nur wenig umfrisiert und leicht geschminkt. Apart und bleich blickte ihr kluges Gesicht aus dem modischen Stehkragen. Wunderlich klein kamen ihre Hände aus den weiten schwarzen Frackärmeln und weißen Manschetten hervor. Ist dies das Kostüm, Hermine, in dem du mich in dich verliebt machen willst? Bisher habe ich erst einige Damen verliebt gemacht. Aber jetzt kommst du an die Reihe. Lass uns erst ein Glas Champagner trinken. Das taten wir. Und ohne dass Hermine sich darum irgendwelche Mühe zu geben schien, wurde ich sehr bald in sie verliebt. Da sie Herrenkleider trug, konnte ich nicht mit ihr tanzen, konnte mir keine Zärtlichkeit, keinen Angriff erlauben. Und während sie in ihrer Männermaske fern und neutral erschien, umgab sie mich in Blicken, in Worten, in Gebärden mit allen Reizen ihrer Weiblichkeit. Wie schön du bist. Wie verführerisch. Ohne sie auch nur berührt zu haben, unterlag ich ihrem Zauber. Und dieser Zauber selbst blieb in ihrer Rolle, war ein hermaphroditischer. Sie spielte auch durchaus den Jüngling, rauchte Zigaretten und plauderte leicht und geistreich, oft ein wenig spottlustig, aber alles verwandelte sich auf dem Weg zu meinen Sinnen in holde Verführung. Wir plauderten und tranken Champagner, wir schlenderten beobachtend durch die Säle, suchten uns Paare aus, deren Liebesspiel wir belauschten. Sie zeigte mir Frauen, forderte mich auf, mit ihnen zu tanzen und gab mir Ratschläge über die Verführungskünste, welche bei dieser oder bei jener anzuwenden seien. Wir sahen eine sehr schöne junge Frau, die etwas leidend und unzufrieden aussah. Hermine tanzte mit ihr, verschwand mit ihr in eine Sektlaube und erzählte mir nachher, sie habe diese Frau nicht als Mann erobert, sondern als Frau. Mit dem Zauber von Lesbos. Da erlebe ich der Steppenwolf Harry etwas, was mir in 50 Jahren unbekannt geblieben ist. Schwimme in diesem tiefen, kindhaften, märchenhaften Glück. Atme diesen süßen Traum und Rausch aus Festgemeinschaft, Eros, Musik, Rhythmus, Wein. Ich tanzte mit dieser oder jener Frau. Aber nicht nur sie war es, die ich im Arm hatte, deren Haar mich streifte, deren Duft ich einsog, sondern alle. Alle die anderen Frauen mit, die im selben Saal, im selben Tanz, in derselben Musik wie ich schwammen. Alle gehörten mir, allen gehörte ich, alle hatten wir aneinander teil. Und auch die Männer gehörten dazu. Auch in ihnen war ich, auch sie waren mir nicht fremd. Ihr Lächeln das meine, ihr Werben das meine, meines das ihre. Mag mit mir geschehen, was da wolle, einmal bin doch auch ich glücklich gewesen, strahlend, meiner selbst entbunden, ein Bruder Pablos, ein Kind. Ich weiß nicht, wie viel Stunden oder Augenblicke dieses Rauschglück dauerte. Auch bemerkte ich nicht, dass das Fest, je glühender es wurde, sich auf desto engerem Raum zusammenzog. Die meisten waren schon fortgegangen. In den Korridoren war es still geworden und viele der Lichter waren erloschen. Da ich mit Hermine, dem Jüngling, nicht tanzen durfte, hatten wir uns immer nur in Tanzpausen flüchtig wieder getroffen. Und zuletzt war sie mir ganz und gar entschwunden, nicht nur dem Auge, sogar den Gedanken. Nun sah ich plötzlich unter den letzten Gästen eine schwarze Pierrette mit weiß gemaltem Gesicht, die ich bisher noch nicht bemerkt hatte. Ein schönes, frisches Mädchen, als einzige mit einer Gesichtsmaske bedeckt. In faltemlosem Kostüm mit unberührter Krause, blanken Spitzenmanschetten. Du, mit dir muss ich tanzen. Ich umfasste sie, zog sie in den Tanz und zarter und inniger als jede andere Tänzerin dieser Nacht kam ihr straffer, junger Körper meinen Bewegungen entgegen, wich ihnen aus, zwang und lockte sie spielend zu immer neuen Berührungen. Und plötzlich erkannte ich das feste Kinn, erkannte glücklich die Schultern, die Ellbogen, die Hände. Hermine. Nicht mehr Hermann. Leidenschaftlich trafen unsere Lippen zusammen. Verlangend und hingegeben schmiegte sie sich an mich. In diesem Tanz ließ Hermine all ihre Überlegenheit, ihren Spott, ihre Kühle fahren. Sie wusste, dass sie nichts mehr zu tun brauchte, um mich verliebt zu machen. Ich gehörte ihr. Und sie gab sich hin. Im Tanz, im Blick, im Kuss, im Lächeln. Lange dauerte dieser Hochzeitstanz. Dann, wir standen noch verschlungen und schwer atmend vom letzten gierigen Tanz, schlug mit einem Knall der Klavierdeckel zu, die Musiker packten ihre Instrumente ein, Türen gingen auf, kalte Luft strömte in den Saal und der Barkellner drehte das Licht ab.